Der Sommer kam mit dir zusammen. Du hast ihn mitgebracht. Ich habe euch umarmt. Und du hast viel gelacht. Der Sommer war Millionen Jahre alt. Ich wusste, wenn einer von euch geht. Hey, Nature One, wie seid ihr so drauf? Gut? Soll das heißen, etwa gut? Für alle Mädchen waren hier vorne. Wenn ich sehe, wie du um die Ecke gehst, wie du swingst und dich nach mir nochmal locker umdrehst und dein Rock, Schock, der ist doch indiskret. Mach die Augen zu, sonst ist alles zu spät. Hier ist sie. Die Wirklichkeit, dein Rock, der ist ein mega kurzes Kleid. Sexy Girl. Und du machst nicht so. Danke.